Letzterer Familienname heißt auf Georgisch Sohn von Juden. Seine drei Ehefrauen waren Jüdinnen. Sein Nachfolger Nikita Salomon Chruschtschow war auch Jude, ebenso Beria und Andropow. Doch die großen stalinistischen Säuberungsaktionen waren gegen Juden gerichtet. Nach den Prozessen von 1937 und 1938 verschwanden Kamenev, das ist Apfelbaum, Zinoviev, Radomnitsky, Bulganin, Radek, Sokolnikow, Jagoda, Rykov. Danach ließ er Trotzki oder Bronstein in Mexiko ermorden. Es waren alles Juden. Die Memoiren der Tochter Stalins enthüllen den Hass ihres Vaters gegen die Juden. Am Ende seiner Tage gaben die Zeitungen Erklärungen Stalins bekannt über seine Verschwörung jüdischer Ärzte, die ihn ermorden wollten. Die typisch jüdische Richtung innerhalb des Marxismus wurde von Trotzki mit seiner internationalen Revolution vertreten. Was Stalin anstrebte, war vielmehr einen russischen Nationalismus eines Peters des Großen wieder aufleben zu lassen. Er hatte auch ohne Gnade Tausende von jüdischen Intellektuellen liquidieren lassen. Was war an allem dran? Ein Kampf um die Macht zwischen Juden, so wie Otto Rahn die Unterschiede zwischen Jesus und der großen Synagoge als einen Streit zwischen Rabbinern erklärt? Denn die Juden regierten weiter auf sehr hohen Posten mit Stalin, wie Beria bei der Behörde der Geheimpolizei und viele andere. Juden waren auch die Kommissare, die in Katyn ein kriminelles Ritual erfüllt hatten. Alle politischen Kommissare der Roten Armee waren es und die im Bunker nach der Leiche des Führers suchten auch. Außerdem tragen die ungeheuren und sadistischen Verbrechen Stalins den typischen Stempel des Judentums. Er hat ganze Ortschaften, mehr als 30 Millionen Russen, mit rabbinistischer Wut und Rohheit ermordet. Die von ihm in Russland eingeführte Lebensweise war die des jüdischen Kahal. Der Dämon hat in Russland eine großartige Darstellung der Hölle aufgeführt. In einem Interview, in welchem er sich auf Hitler bezieht und das wir in diesem Buch wiedergeben, hat Professor Jung auch Erklärungen über Stalin abgegeben und die grundlegenden Unterschiede zwischen beiden festgehalten. Mit einem solchen Wesen konnte Hitler nicht zusammengehen, ohne für immer seiner hyperboreischen Weltanschauung zu schaden. Sein Wort, sein Archetypus gestatteten ihm dies nicht. Es wäre auch zu einfach anzunehmen, der einzige Grund des Verrats an Hitler seitens des germanischen, preußischen Adels sei eine übertriebene Empfindlichkeit des Standes sowie die Angst, ihre Vorrechte innerhalb der sozialen, gerechten und harmonischen Ordnung des Nationalsozialismus zu verlieren. Es gibt da etwas viel Geheimnisvolleres. Dazu werden wir uns im letzten Teil dieses Werkes äußern. Der Zweite Weltkrieg war der große Krieg der Welten. Wer diesen Krieg als einen Krieg mehr beurteilt oder ihn mit dem ersten vergleicht, hat nichts begriffen. Alle bisher stattgefundenen Kriege waren Vorbereitungen für diesen. Und die Kriege, die noch auf diesem Planeten stattfinden könnten, sind nichts weiter als die Fortsetzung des letzten. In dem großen Krieg sind alle Archetypen aller unbewussten Kollektive, der Götter und der Dämonen, aufeinander geprallt und nahmen über die Menschen, die sie kontrollieren und dirigieren, daran teil. Selbst der Atomkrieg, der den Zyklus des Kali-Yuga abschließen könnte, wäre nichts weiter als die natürliche Folge des Zweiten Weltkrieges und derjenigen, die dabei anscheinend siegen würden. Deswegen wäre ein Atomkrieg nur eine Schlacht innerhalb des Großen Krieges. Vielleicht ist der Große Krieg des Mahabharata nur mit diesem zu vergleichen. Jener beschließt einen weiteren Zyklus, den des Dwapara-Yuga, und ähnelt dem Zweiten Weltkrieg, in welchem Verwandte sich bekämpfen, die Mondrasse und die Sonnenrasse, die Kauravas und die Pandavas, vielleicht sogar durch eine andere verborgene Kraft geleitet. Es ist ein selbstmörderischer Krieg, wie derjenige der Vanen und Asen aus der nordischen Sage der Edda. Auch hier haben göttliche Brüder gegeneinander gekämpft, möglicherweise einer legendären rassischen Sünde wegen, um eine Vermischung der himmlischen von anderen Sternen mit den Töchtern der Erde zu bestrafen. Es kämpften die Divyas und die Viras, die Göttlichen und die Helden. Und es trat unvermutet die Dämmerung ein, der Tod der Götter. So haben sich auch im letzten Krieg die Brüder, die Verwandten, die weniger oder mehr mit den Tiermenschen vermischten, zerstört. Dahinter standen wie immer die Scharen der Dämonen. Hitler wusste es. Deswegen hat er sich über die englischen Niederlagen nicht gefreut. Ich danke den hyperboreischen Göttern und dem Schicksal, dem Gedächtnis meines westgotischen Blutes, dass sie es mir ermöglicht haben, am großen Krieg teilzunehmen auf der Seite derjenigen, die die meinen von jeher, seit der Ewigkeit her waren. Ich erinnere die stolzen und herausfordernden Worte des Iren William Joyce, Lord Howe Howe, von den Übertragungen des Radiosenders Berlin, als er dem englischen Erschießungskommando gegenüberstand: Ich gehe in Frieden, weil ich weiß, warum ich sterbe und wofür ich gekämpft habe. Ich bedauere die Engländer, die gefallen sind, ohne zu wissen, für wen. Und trotze dem internationalen Juden, der aus der Finsternis heraus diese unermessliche Tragödie verschuldet hat. Wer weiß heute noch, dass es einen William Joyce gegeben hat? Und wie viele andere wie er? Ich weiß es und ich erinnere mich daran. Und seine Götter, die ihn in Valhalla der Helden wieder aufgerichtet haben.